Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit House Freak. Sandalen, ich trag sie nur auf Trotz, Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kann's nicht glauben, lieber Gott, Gott. Sei Dank schützt du mich, wenn meine Weste mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Weg. Mit meinem Baby, sich nicht zugeht, besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, das wird nicht angenehm sehen. Auf meine Weste und jetzt bringt sie euch zum scharfen Zehen. Na, na, ne.

DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit House Freak. Kurze Röcke, durchsichtige Kleider und aufreizende Farben sind schwere Gefahren für heranwachsende junge Menschen. Schon ein verrutschter Rock, schon ein offener Knopf, schon eine ungeschickte Bewegung kann in jungen Männern das Tier wecken. Nur wenige junge Menschen wissen, dass sich das Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen schädlich auf das Gehirn auswirkt. Vielfaches Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen führt sogar zur Verstopfung von ganzen Gehirnwindungen und beeinträchtigt so die Körperfunktionen. Deshalb warnt Sex ist mies, alle Jungmänner und Jungfrauen, Augen zu und Hände weg vom Sex. Auch vor versteckter Sexualität muss gewarnt werden. Um dieser Gefahr zu begegnen, fordert die Aktion Sex ist mies Ausrottung aller phallischen Symbole. Sex ist mies fordert weiterhin Abschaffung und Verbot aller Handlungen, die den Geschlechtsakt symbolisch verherrlichen, wie das Einfädeln von Nähnadeln. Schon manches junge Mädchen ist bei solchen Tätigkeiten auf schlechte Gedanken gekommen. know she can find a way. DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit House Freak. Going round and round playing city games. Now you say you slow it down, not right now. Then you make me walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you right. Richtig gefeiert. Scheiße. Und tanz, tanz. We'll be right back. Thank you.

Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit House Freak. House Freak. Hands up. Hands down. Baseline. Get down. Hands up. Hands down. Baseline. Get down. Alors on chante.